Mondsteinflug, der Sailor Moon Podcast, wo wir mit tollen Gästen rund um Canon, Fandom und Metathemen ziemlich viel zu labern haben. Hallo, willkommen zum Mondsteinflug, einem der beiden besten Sailor Moon Podcasts Deutschlands. Heute mit Stavros von Sailor Moon German zum Thema Fandom und da hat er sehr, sehr viel zu erzählen. Hallo. Hallo Stavros. Hi. Und natürlich mit Meso und mir. Natürlich und, mit uns, mit ja, Meso und Rusty. Und Rusty. Ja, und damit wir dich ein bisschen kennenlernen können, habe ich ein paar so Standardfragen, die wir allen Gästen stellen und ja, das ist zum einen die Frage, wie bist du zu Sailor Moon gekommen? Oder Ui, du darfst dich, oder du, ja, das machen wir, weil ich denke, warum wir dich zum Thema Fandom geholt haben, wird, glaube ich, in den nächsten 10 Minuten dann klar. Aber wie bist du zu Sailor Moon gekommen? Ja, ja, also ich muss ja zwei Geschichten erzählen, weil ich wurde ja zweimal zum Fan. Okay. Einmal wie die meisten eigentlich in meinem Alter, früher als kleines Kind, ich war so circa 5 Jahre alt, lief Sailor Moon auf RTL 2 und ich war total gefesselt und gespannt und das war was ganz Neues und das war natürlich auch immer in der Schulklasse, in der Pause und so weiter, immer das Gesprächsthema. Also ich habe damals als kleines Kind Sailor Moon gesuchtet. Sailor Moon war für mich der Einstieg generell in diese ganze Anime-Welt. Ich habe Sailor Moon damals bis zum Ende geschaut, also bis circa Weihnachten 98, als der erste komplette Run bis Staffel 5 ausgestrahlt worden ist. Und dann habe ich Sailor Moon aus den Augen verloren, weil da sind auch noch neue Serien dazugekommen und damals als Kind oder Schüler suchtete man ja alles, was im Fernsehen kam und kaum war jetzt Sailor Moon vorbei, gab es andere Anime-Serien und so habe ich Sailor Moon eigentlich dann aus den Augen verloren. Aber Sailor Moon war für mich bewusst der erste Kontakt zum Medium Anime und das zweite Mal, als ich Fan wurde, das war ein Zufall. Ich war 17 und musste damals im Wohnzimmer unsere ganzen VHS-Kassetten sortieren. Und ich sortierte da so rum und auf einmal habe ich dann eine unbeschriftete VHS-Kassette gefunden und dachte mir, okay, was ist jetzt da drauf? Ich habe sie in den Videorekorder eingelegt und darauf war eine Sailor Moon-Folge. Ah. Sailor Moon-Folge, das war Tempel der Verliebten, in der Ray zu Sailor Mars wurde und das war für mich dann so ein magischer Moment, weil da holt dich etwas aus deiner Kindheit ein, wo du mindestens 10 Jahre lang keinen Kontakt hast und ich konnte nicht dann, ich habe dann die ganze Folge fertig gesehen und es hat mich dann nicht mehr losgelassen. Ich habe dann angefangen wieder zu recherchieren im Internet, denn damals gab es dann schon Internet, das war so im Jahr 2008 und habe dann recherchiert, also was der Inhalt nochmal war, wie die Charaktere waren. Und dann dachte ich mir so, und jetzt willst du es nochmal sehen. Und dann habe ich es gesehen und seitdem begleitet es mich wieder. Ja, aber die VHS-Kassetten, das war auch so, weil ich habe tagsüber aufgenommen und abends geschaut. Also mein Medium war auch die VHS-Kassette. Und ich erinnere mich noch dran. Ich weiß nicht, ob ich sie aufgehoben habe, aber... ja. Ja. Ja, 2008. Da war auch schon... Wie bist du dann an die anderen Sailor Moon-Medien, so mit Seramio oder PGSM oder was immer, wie bist du dazu gekommen? Das kam eigentlich über die Zeit, weil damals, 2008... als ich so den Anime mir angeschaut habe, den klassischen, damals gab es ja noch den klassischen nur, ist man schon natürlich neugierig geworden, weil kaum war Folge 200 vorbei, dachte man sich, war das jetzt alles? Gibt es nicht noch was Weiteres, was das Fanherz stillt? Und ja, so kommt man halt auf andere Variationen. Mhm. Ja. Und ich habe dann den Manga mir geholt, beziehungsweise damals gab es, habe ich im Internet Auszüge von Volume 18 gefunden. Ja. Also den letzten. Den es ja damals gar nicht zu kaufen gab, bevor er neu aufgelegt wurde. Schon, den gab es schon auf eBay und so weiter. Aber teuer auf eBay, sehr teuer, ja. Aber ich habe sie damals, aber als sie rauskamen, im Laden gekauft und die 18 habe ich gar nicht gekriegt. Mhm. Und ich war nicht bereit, diese Summen hinzulegen. Ich habe mir sie jetzt in der zweiten Auflage komplett geholt, aber damals, ja. Mhm. Ja, und ich habe mir dann damals meinen ersten Manga-Band 18 halt durchgelesen und da hat man realisiert, hey, das ist doch was ganz anderes wie eine Anime-Serie. Mhm. Und dann habe ich angefangen, über teures Geld, über eBay, mir alle alten Manga-Bände zu holen und eine neue Facette von Sailor Moon kennenzulernen. Das war bei mir genauso, als die Anime-Folgen aus waren, musste ich mehr Sailor Moon haben. Und weil es so anders war, habe ich am Anfang Abstand gehalten. Aber dann habe ich ja Sailor Moon gebraucht oder gewollt. Und dann habe ich es mir angeschaut nach dem Anime. Und weil es so anders ist, es hat mehr Worldbuilding. Es hat andere Facetten, ja. Und da sieht man dann schon, wie viele verschiedene Sachen bei Sailor Moon möglich sind. Ja, also die nächste Standardfrage. Hast du Lieblingscharaktere? Naja, natürlich. Also über die Jahre baut man natürlich Beziehungen, sage ich mal, zu Charakteren auf. Und ich heb mal Sailor Moon außen vor. Also die Hauptperson, herself, lassen wir mal außen vor. Meine Lieblingsfigur ist Sailor Pluto. Mhm. Sailor Pluto, weil, man muss auch eine Begründung sagen, ich fand sie von ihrer Art und ihrem Wesen sehr melancholisch. Mhm. Sie war oder ist eine der pflichtbewusstesten Kriegerinnen von der ganzen Bande. Sie muss wohl oder übel ihre privaten Bedürfnisse hinten anstellen und muss ihrer Pflicht nachgehen. Und das hat mich sehr an mich erinnert, weil ich, sage ich mal, aus familiärischen Hintergründen sehr viel mit ihr teile. Und ich bin auch ein sehr pflichtbewusster Mensch und versuche, allen gerecht zu werden. Und als ich dann zum Beispiel im Manga oder in den Musicals wird das thematisiert, diese einseitige Liebe, da hat es mich auch recht erwischt, weil ich zu einer Zeit war, wo ich auch einseitige Liebe versprüht habe, sage ich mal. Und da kommt man ja schon sehr nahe. Sie ist dann auch irgendwo durch ihre Reife sehr vorbildhaft für mich, weil, klar, ich bin jetzt auch noch jung, aber ich versuche mich immer souverän zu geben. Klar, jetzt könnte man sich auch mit Chiro als Vorbild nehmen, was sie aber zum Beispiel als meine zweitliebste Figur kennzeichnet. Ja. Ich habe auch diesen Bezug zu den Autos, wo ich sage, das sind erwachsenere Themen, die Autos, mit denen die Autos sich rumschlagen. Gerade Verantwortung und auch zu sehen, was es einen kostet. Sie haben auch Themen wie Familie, Kindererziehung, Partnerschaft. Und ich lehne auch diesen Canon, dass Haruka und Michiro 16 sind, wirklich ab. Gerade weil sie diese anderen Lebensthemen haben und sie fahren Auto und fliegen Hubschrauber. Und ich denke, aber ja, das finde ich auch, gerade die drei Autos, die, da finde ich auch mehr von mir wieder, weil ich liebe alle Sailor-Kriegerinnen, aber ich war jetzt deutlich nicht mehr 15 zu dem Zeitpunkt, als ich Sailor Moon geschaut habe, und bin es jetzt natürlich auch nicht. Und Rusty, Meinung? Weil er die jüngere Generation hier repräsentiert. Schwer zu sagen. Ich mochte eigentlich immer die Kräfte von den Autos, aber sonst ist da gerade irgendwie wenig. Klar, sie sind wirklich teilweise sehr verantwortungsbewusst. Teilweise würde ich schon sagen, zu verantwortungsbewusst. Das kommt ja auch irgendwann, dass die versuchen auch ihr zu viel Verantwortungsbewusstsein zu zeigen. Das hat man ja am Anfang sehr stark. Deswegen, dass sie praktisch bloß sich die Herzen angucken und dann einfach weggehen, ohne wirklich irgendwie zu helfen. Da so werden die ja eingeführt in die Serie, dass sie auftauchen, das Herz untersuchen, nichts machen und dann wieder gehen. Deswegen. Mhm. Aber ja, sind schon sehr verantwortungsbewusst, also teilweise. In manchen Punkten zumindest. Mhm. Oder pflichtbewusst. Ich verkneife mir jetzt jeden Seitenhieb zum Thema, wer sich in wie viel verantwortungsbewussten Charakteren wiederfindet. Okay, nächste Standardfrage. Was ist sonst dein Lieblings-XY an Sailor Moon? Arc, dein Lieblings-Arc, Lieblingsattacke, Lieblingsthema, irgendwas? Alles. Ui. ich muss sagen, ich bin ein großer Fan, wenn es um den Anime geht, um die dritte Staffel, also ja, die Geschichte rund um die Deathbusters, ja, ist meine Lieblingsstaffel. Mhm. Insbesondere Folge 125, mhm, in Deutschland unter dem Titel Chibiusa ist gerettet. Das ist meine Lieblingsepisode aus allen 200 Folgen. Ich meine, ich persönlich finde, die dritte Staffel hatte den Höhepunkt der ganzen Sailor Moon Saga. Vielleicht ist es der, ja, Charme gewesen, dass auf einmal 4 neue Charaktere dazukommen oder die Gegner, sage ich mal, eine andere Sphäre mit sich nehmen. Denn normalerweise war es dann so, okay, wir haben es jetzt auf den Silberkristall abgesehen und wir wollen was gegen die Sailor kriegen. Die Deathbusters waren aber vorrangig, wenn man sich den Anime anschaut, nicht gewollt, den Silberkristall zu bekommen. Sie sind halt in ihrer Galaxie auf diesem Planeten gelandet und wollten sich halt eine eigene Galaxie bilden. Das hätte ja jeder x-beliebige Planet sein können. Mhm. Wenn du dir zum Beispiel die Geschichtsstränge des Dark Kingdoms oder des Black, mhm, Moons anschaust, die wollten ja nur eins. Sie wollten den Silberkristall. Und im Manga erfährt man ja auch, warum und weshalb. Da ist zum Beispiel die dritte Staffel im Manga sehr plausibler erklärt, damit auch der Bezug, mhm, hinter der Jagd nach dem Silberkristall noch reinkommt. Ja, das merke ich jetzt erst. Das passt natürlich auch zu den Autos, die ja genau das verhindern sollen, dass jemand von außerhalb eindringt. Genau. Das ist natürlich die perfekte Gelegenheit, genau die Leute einzuführen, die dagegen was unternehmen sollen. Mhm. Wobei ich, genau, ja auch nicht weiß, ob diese Jobbeschreibung, das Sonnensystem gegen Feinde von außen zu verteidigen, ob das ein Relikt ist aus der Vergangenheit oder ob das heute, ob man das heute noch so stehen lassen könnte für die heutige Sailor Moon oder für Neo Queen Serenity, ob die das noch braucht. Naja, wenn ich mir zum Beispiel wirklich die ganzen Infos anschaue, die uns Naoko Takeuchi weitläufig zurückgelassen hat, dann ja. Es ist natürlich irgendwo ein Widerspruch in sich, weil zum Beispiel in der 5. Staffel oder auch in der 4. Staffel im Manga leben ja die Autas trotzdem noch als zivile Mädchen ihr Leben auf der Erde in Japan. Ja, und das finde ich auch eigentlich sehr, sehr wichtig. Das finde ich eines von den schönsten Sachen an Sailor Moon, dass Dinge aus der Vergangenheit abgestreift werden und man es besser machen kann. Gerade für Sailor Pluto, die diese Bürde aufgedrückt bekam in der Vergangenheit und jetzt eine Chance hat, ihr Leben auch ein bisschen mehr so zu leben, wie sie es möchte. Und auch Sailor Moon selber, also vor allem Serenity und Endymion, können es besser machen als früher. Und inwiefern das jetzt auf alle Autos zutrifft? Definitiv auf Hotaru. Deren Job es ja eigentlich nur war, zu sterben, und die jetzt aber wiederkommen durfte und ein eigenes Leben lebt. Aber ja, sind damit die alten Verpflichtungen noch mit drin oder wird das auch alles neu geordnet? Das bin ich mir überhaupt nicht sicher. Das ist eine Frage, die kann eigentlich nur die Schöpferin selber, ja, 100% wahrheitsgemäß beantworten. Denn jede Aussage, die wir Fans treffen, ist natürlich diskutabel, mhm, sage ich mal. Jeder hat da seine Ansichten, was ja auch dieses Fandom sehr am Leben erhält, ja, sage ich mal. Und mir gefällt natürlich, wenn zum Beispiel im Musical oder auch in der Serie, wenn sie sich alle gemeinsam gegen ein Problem oder einen Feind stellen oder irgendwas lösen, als Neuner-Team oder Zehner, wenn es sein muss. Und da muss ich das gar nicht so auseinanderdividiert haben, sondern ich hatte, wenn sie alle alles machen, sozusagen, alle zusammen, das gefällt mir am besten. Aber das muss ja nicht kennen sein. Aber ja, mir würde natürlich schon gefallen, wenn sich immer alle gemeinsam um alles kümmern. Ja, okay, die vierte Standardfrage ist immer so eine Fandom-Frage. Warte. Sonst noch irgendwas neben Arc, also Lieblingsattacke oder sowas in der Richtung? Die Lieblingsattacken hängen auch dann wieder mit der dritten Staffel zusammen. Ich finde ja, dass Spiral Heart Moon Attack, also mit dem Herzmondstab aus der dritten Staffel, sehr schön. Also der Choreografie und auch eigentlich das Zepter und alles drumherum. Wo die Leute mit von dem Herz aus Beton erschlagen werden, das ist das, oder? Genau. Ah, ja. Das ist sehr schön. Das macht der Liebe Flieg und Sieg. Ja. Ja, es hängt halt vieles mit der dritten Staffel, weil auch Pluto dort so richtig hervortritt. Sie ist schon zwar in Staffel 2 zu sehen, aber Staffel 3 bietet einem mehr Input. Und ansonsten ist eigentlich mein Herz größtenteils den Musicals verschrieben. Mhm. Ja, je länger ich Musicals schaue, desto mehr verstehe ich das. Ja, okay. Wie gesagt, die letzte Frage ist normalerweise eine Fandom-Frage. Aber weil wir ja jetzt die ganze Folge über Fandom reden, werde ich die Frage jetzt weglassen, weil... beziehungsweise nein, ich kann sie auch stellen, weil das ist wirklich das, worüber wir die ganze Folge überreden, in etwas schrägem Deutsch. Wie fanst du? Also, wie sieht Fandom für dich aus? Aber das ist zu allgemein, das verstehe ich schon. Deswegen würde ich da auch mal wieder eine ganz ähnliche Frage stellen. Ja, meine erste Fandom-Frage an Stavros ist auch: Wie bist du zum Fandom gekommen? Oder wollen wir, ja, was ist ein Fandom, würde ich sagen, nicht wenn zwei denselben Manga kaufen, sondern wenn sie anfangen drüber zu reden miteinander. Und mal ganz kurz Definition von Fandom. Oder wie würdest du Fandom definieren? Für mich ist Fandom etwas, wo man seiner Leidenschaft Ausdruck verleiht. Fandom ist, wenn man... Es gibt ja Leute, die sagen, okay, ich habe mir jetzt die Serie mal angeschaut und nennen sich Fan. Ist legitim? Ja. Man ist ganz wichtig. Das ist auch immer so eine Frage, die ich mir oder mein Team uns immer wieder stellen. Ab wann ist man Fan? Wo hört's auf? Wer ist ein Superfan? Wer ist ein Megafan? Was weiß ich. Das gibt es nicht. Ein Fan ist jemand, der sich zu etwas bekennt, der seinem Hobby Ausdruck verleiht. Ja. Und in meinem Fall war das seit 2009 so. Ich habe ja damals, als ich 2008 Sailor Moon wieder für mich entdeckt habe, alle Folgen nochmal durchgesucht, den Manga durchgelesen, und dann kommt irgendwann in seinem Leben das Bedürfnis zum Vorschein, ich will mich austauschen. Ja. Ich will mit anderen darüber sprechen, weil... Man muss sich auch meine Situation vorstellen. Ich war damals 17, als ich es wieder geschaut habe, in der Pubertät, männlich. Und dann denkt man sich, ist das normal, dass man so ein Fan von so einer Serie ist? Denn ich meine, ich habe ja schon viele Serien vorher geschaut gehabt, aber keine Serie hat mich zu diesem Zeitpunkt nicht locker gelassen wie Sailor Moon. Und ich habe dann etwas recherchiert im Internet. Gibt es vielleicht so Gruppen oder Foren, oder es war ja alles noch vor der Zeit von Facebook und so weiter. ja. Gibt es eine Community da draußen, irgendwo Gleichgesinnte? Es gab ein paar kleinere Seiten und Foren und alles, und ich dachte mir damals so, Mensch, das ist doch so schade, dass es nicht irgendwo so eine Anlaufstelle gibt, oder sage ich mal so ein Verbund oder ein Verein oder irgendwas, wo man Leute kennenlernt oder wo man sich austauschen kann. Mhm. Das hat mir damals sehr gefehlt. Ich erinnere mich noch an Webringe und Foren, ja. Aber ich habe ziemlich schnell alles auf Englisch gefunden. Ich habe auch gar nicht lange nach deutschen Sailor Moon Seiten gesucht. Wenn ich sie gefunden habe, okay. Ja. Aber ich dann auch später dann. Aber mir hat das Deutsche auch gefehlt. Ja. Und ich glaube, das ist auch die passende Überleitung, was ich dann mir gedacht habe. Mhm. Deswegen machen wir zum Beispiel auch den deutschen Podcast, weil zu dem Zeitpunkt, es gibt ja jetzt zwei und wir haben gleichzeitig gestartet, aber es gab eben davor keine und ich dachte, wir wollen das auch haben. Und wir sind natürlich, ich bin sehr, sehr stark motiviert und inspiriert von Sailor Moon German, auch wenn ich euch immer nur einmal im Jahr sehe. Aber das war für mich das Gesicht für das deutsche Fandom, was... wenn ich mir überlege, für wen mache ich das, dann habe ich eure Panels und die Leute, die da drin sitzen vor meinem inneren Auge und die Leute, die an eurem Stand stehen bleiben, mit denen man quatschen kann. Also gar nicht online, überhaupt nicht. Alles, was ihr offline macht. Okay. Ja, aber wir sind noch ganz am Anfang von deiner Fandom-Zeit. Deine ersten Fandom-Erfahrungen, deine Entwicklung. Ja, die begannen halt online. Mhm. Am 21. September 2009, weil da wurde ich 18 Jahre alt und dachte mir, andere gehen halt, wenn sie 18 sind, machen sie Party oder irgendwas. Und ich dachte mir so, heute will ich was verändern. Und ich wollte eine Plattform schaffen, ich wollte ein Zentrum schaffen, wo ich Gleichgesinnte kennenlernen kann, wo ich Leute verbinden kann, wo ich den Austausch ermöglichen kann. Und alles begann auf YouTube. Mhm. Ich saß am Abend vor YouTube und dachte mir so, jetzt startest du mal was. Und ich dachte mir so... Ich finde das super. Ich dachte mir so, okay, erstmal muss dein Name her. Und der Name, dachte ich mir so, okay, was magst du? Sailor Moon. Ja, Sailor Moon war vergeben als YouTube-Name. Und ich dachte mir, okay, wird etwas spezifischer. Um was soll es sich handeln? Und ich so, naja, es war auf Deutsch, weil es fehlte ja an deutschen Infos und alles. Ja. Und so kam Sailor Moon German als Name zum Vorschein, weil auch Fun Fact, Sailor Moon Germany war belegt als Username. Okay. Und dann dachte ich mir, okay, dann nenne ich den Channel Sailor Moon German. Dann habt ihr 10-Jähriges nächstes Jahr. Ja. Ah, super. Und so begann das. Also ich habe damals einen YouTube-Channel hochgeladen und damals bevor, das glaubt man heute gar nicht, aber ja, damals bevor es die Folgen lizenziert gab und auf DVD gab, wo die Lizenzen weltweit noch gesperrt waren zum Kauf, habe ich damals... alle Sailor Moon Folgen auf Deutsch in einer sehr sauberen Qualität hochgeladen, weil damals gab es die ja nur so als VHS-Aufnahmen. Und ich habe mir damals die Mühe gemacht, alles sehr schön zusammenzuschneiden und zu editieren, auch mit Intro und Episodentitel und alles Mögliche. Und die Folgen waren dann bis zur Lizenzierung 4 Jahre online auf YouTube und so war mein erster Kontakt ins Fandom. Bin ziemlich sicher, dass ich die dann gesehen habe, ja. Und das hat mir so diese Illusion gegeben, dass man jederzeit Sailor Moon auf YouTube sehen könnte. Weil ich liebe ja die deutsche Fassung sehr. Also ich... Ja. Dann gab es sie irgendwann nicht mehr. Genau. Aha, du warst das also. Genau, das waren so die ersten Jahre bei Sailor Moon German. Und 2011 dann, 2 Jahre später, folgte eigentlich der nächste Schritt für mein Fandom-Dasein. Ich wollte dann mehr schreiben, denn das war so die Zeit, wo auf der ganzen Welt wieder etwas passierte rund zu Sailor Moon, weil davor waren die Lizenzen gesperrt und dann dachte ich mir so, hey, es passiert so viel und ich muss die Leute informieren, damit einfach man sich austauschen kann, zu sagen, hey, da passiert das und hast du das schon gesehen? Und da fehlte einfach eine Plattform. Und deswegen habe ich 2011 den Sailor Moon German Blog geschaffen, den es auch noch heute gibt. Und das war damals so das Infoportal für Moonies. Also da habe ich damals, wenn ich mir so die ersten Postings anschaue und so schlechte Rechtschreibung, bitte verzeiht, aber ja, sehr viel geschrieben. Egal, was passierte, auch wenn, keine Ahnung, ein Kugelschreiber irgendwo veröffentlicht wurde im Schreibwarenladen, das musste auf dem Blog. Und es ist immer noch die Infoquelle Nummer 1, würde ich sagen, was solche offiziellen Sailor Moon News angeht. Also nur, ich kann es nur empfehlen. Und ich meine, das mache ich jetzt wahrscheinlich alle 10 Minuten, dass ich alles empfehle, was du tust und machst. Aber ich, es ist eben auch, ja. Deswegen habe ich dich ja hier. Ja. Okay. Und jetzt kommt dann eigentlich der wichtigere Schritt, das Fandom selber. Ende 2011, Anfang 2012 war ja Sailor Moon German eine One-Man-Show. Also die ersten 4 Jahre habe ich komplett alleine gemanagt. Und dann hatte ich so das Bedürfnis, auch noch andere Gleichgesinnte mit ihnen was zu unternehmen und zusammen Projekte auf die Beine zu stellen. Und seit 2012 gab es dann auch erste Teammitglieder. Dann wurde das Sailor Moon German Team geboren. Und es kamen viele, viele Leute ins Team, die gleiche Leidenschaft haben. Und da begann für mich schon das Fandom. Man hat mit anderen ausgetauscht und man hat zusammen Ideen geschmiedet und Ziele verfolgt. Unser Ziel ist es immer noch, wir wollen zum einen natürlich im Namen des Mondes informieren und zum anderen für den Erhalt von Sailor Moon im deutschsprachigen Raum Sicherheit stellen, weil Sailor Moon war lange Zeit weg, sage ich mal, sei es jetzt im Fernsehen, in den Läden, auf Conventions etc. Und das war genau die Zeit, wo ich Fan wurde. Und das hat mich einfach so traurig gemacht, weil ich dachte, hey, ich bin alleine da draußen und es gibt keine Gleichgesinnten. Die gab es immer, aber man musste sie wieder aufwecken und zu einem zentralen Ort bündeln. Und da ist eigentlich auch Sailor Moon selber, wenn der Anime-Serie anschaut, der erste Kinofilm ist prädestiniert dafür, wo die Inner Senshis ja in ihren Visionen, ihren Tagträumen daran sich erinnern, wie Usagi sie verbunden hat, dass sie die zentrale Person war, dessen Freundschaften gedeihen konnten. Und so habe ich es dann auch mir als Vorbild genommen, zu sagen, okay, wir bilden eine Plattform. Und was mir auch, was du jetzt gar nicht sagst, aber was mir bei euch immer als erstes sehr auffällt, wie einladend das ist, euer Convention-Auftritt, wie viel Mühe ihr euch macht, dass man wirklich reingehen kann in euren Stand, rangehen und was tun kann. Man kann sich setzen, man kann, in einem Jahr konnte man was in euer Buch schreiben, man konnte ein Fotohintergrund habt ihr in einem Jahr gehabt. Also man hat immer eine Aktivität bei euch, die, es ist also nicht, ihr holt die Leute zu euch rein. Ja. Und das finde ich sehr schön. Aber 2012, das finde ich jetzt interessant. War das mein erstes Jahr convention-technisch? Rusty, 2012? Ich hab grad keine Ahnung, ob wir da schon auf der Animoc waren. Ich denke schon, dass das unsere erste Animoc war. Weil ja auch, ihr habt jetzt bald 10-Jähriges, die Animoc hatte jetzt 10-Jähriges. Das scheint alles so eine Ja, also die Leute sind immer so an den Punkt gekommen, wo sie mehr wollten. Aber interessant, dass es solche Parallelen hatte. Ich bin jetzt bei 2012 und es hat keinen Animoc. Dann sind wir 2011 zum ersten Mal auf die Animoc gegangen. Ja. Ja, auf Conventions selber sind wir ja nicht, sind wir ja erst seit kurzem. Wir sind wir sind ja nicht von Anfang an auf Conventions, weil... Ich habe immer das Gefühl, dass ihr schon immer da wart. Nein. Das erste Mal mit Stand, zum Beispiel auf der Animoc, waren wir 2015. Echt? Naja, das ist dieses Jahr unser drittes Mal gewesen. Weil es ist halt so, wir sind ja ursprünglich eine Online-Fan-Initiative. Ja. Also die ersten Jahre haben wir uns auch gar nicht gesehen gehabt. Wir waren relativ schnell mal 20, 30 Mitglieder. Aber wir haben uns nur über Skype sind in Kontakt getreten und wir haben uns nie live und in Farbe gesehen, bis das dann meine Co-Leitung, die Sapramun, geändert hat. Sie hat ja, bevor sie zu uns ins Team kam, auch ein eigenes Projekt gehabt, sailormoonfantreffen.de. Sie hat von 2008 bis 2012 jedes Jahr ein Sailor Moon Fantreffen für ein Wochenende organisiert. Ich habe Videos davon gesehen, ja. Ja, sie hat Turnhallen angemietet oder Mehrzweckhallen und hat einfach ein ganzes Wochenende lang Sailor Moon zelebriert und so wie bei mir war es ja auch wichtig, im Austausch zu treten. Ja, eben, es klingt super. Ja, sie hat mich damals angeschrieben und so haben wir uns kennengelernt. Sie wollte, dass ich mal dabei bin und da haben wir mal davor getroffen und das war für mich damals schon etwas aufregend, weil der erste Live-Kontakt mit einem Sailor Moon-Fan. Ja, aber darf ich nochmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen? Was waren, wenn du sagst, ihr wart eine Gruppe und alle eure Aktivitäten waren online, was habt ihr in der Zeit für Aktivitäten gehabt? Nachdem ich angefangen habe, online die ganzen Folgen hochzuladen, folgte 2011 die nächsten zwei größeren Projekte bei uns. Für mich war damals, ist immer so ein Mysterium, wer sind eigentlich die Stimmen hinter Sailor Moon? Wer sind diese Synchronsprecher? Und da gibt es ja gar nicht zu denen und man hat niemals gefragt, wie es denen ging. Und damals hatte ich sehr viel Mut. Ich weiß, heute habe ich ihn auch, aber damals habe ich mich echt überwunden, ein Projekt zu starten. Und zwar, ich wollte die Synchronsprecher interviewen. Und das hat damals große Wellen im Fandom geschlagen. Ich habe damals mit all meinen Mitteln versucht, Kontaktdaten herzubekommen, weil mal so schnell irgendwo eine Telefonnummer herbekommen war nicht nötig, nicht möglich. Ich habe teilweise in Synchronstudios angerufen, Telefonbücher gewälzt, alles Mögliche gemacht und hatte damals einen Großteil des deutschen Castes interviewt gehabt. Die Aufnahmen gibt es heute immer noch auf YouTube. Gute 7-8 Jahre her. Meine Stimme etwas jugendlicher, etwas jünger, etwas naiver, sage ich mal. Aber das war damals so ein Projekt, was mir total viel Spaß macht und wo man auch das Fandom einbeziehen konnte. Denn ich habe damals über den Blog immer Ankündigungen gemacht, so, in einer Woche interviewe ich diese Sprecherin. Ihr habt Fragen, sendet es ein. Aha. Und da gab es immer sehr viele Fragen und Feedback. Und das war dann schön, erste Anzeichen dieses Fandoms zu sehen. Weitere da draußen, die auch sich fragten, was war damals oder was dachte man sich damals dabei. Es klingt so schön. Sind die alle noch auf dem YouTube-Kanal, die Videos davon? Ja, auf einem zweiten von uns. Wir haben zwei YouTube-Kanäle. Okay. Aber wenn man zum Beispiel Sabine Bohlmann Interview auf YouTube eingibt, Okay, weil ich liebe, was ihr heute mit den Synchronsprechern macht, aber ich wusste nicht, wie lange ihr das schon macht. Die erste Begegnung mit den Synchronsprechern war online, über Skype oder das Telefon, so 2011. Und live und in Farbe sind wir erst seit ein paar Jahren Conventions. Genau. Und was auch noch wichtig war 2011, wo wir auch ein weiteres großes Teil des Fandoms erreicht haben, war, wir haben uns damals zum Ziel gesetzt, die Live-Action-Serie von Sailor Moon, PGSM, mit deutschen Untertiteln zu veröffentlichen, weil die Serie gab es nicht mit deutschen Untertiteln. Ja, die gibt es nur bei euch. Genau, und das war ein Riesenprojekt und da haben sehr, sehr viele gearbeitet. Und das war auch zu deiner Frage, wie lebt man sein Fandom aus? Ja. Damals war das für uns so, hinsetzen nach der Arbeit oder nach der Schule, nach dem Studium, übersetzen, Folgen, Untertitel, Interviews führen, Artikel schreiben. Das ist eine Menge Arbeit, machen, Fan-Ups machen, das war auch ein großes Projekt. Wir haben zu Sailor Moon gibt es ja Specials zum Anime, 5 Specials, die in Deutschland nie erschienen sind. Und die haben wir damals 2011 mit einer deutschen Fansynchronisation herausgebracht. Ich habe mir neulich das Video angeschaut von dem Special, das im Rahmen eines Computerspiels. Ja, das ist ein neueres. Okay, aber das ist auch super gut. Danke. Auch die deutsche Version mit der Musik. Und ihr habt tolle Stimmen gehabt, ja, also. Und das ist schon ein Riesenprojekt. Wenn ich mir überlege, PGSM hat nicht gerade einen super Riesencast, aber es sind eine ganze Menge Figuren, eine ganze Menge Stimmen und auch gar nicht so wenige Folgen. Wie lange habt ihr dafür gebraucht? Für die ganze PGSM haben wir im April 2011 angefangen und es war Mitte 2012 fertig, also über ein Jahr für über 50 Folgen. Oh, so schnell? Ja, das finde ich mal enorm schnell. Ich finde es enorm schnell, also ja, ganz ehrlich. Damals war es so, wir hatten 5 bis 7 Übersetzer und 2 Leute, die dann die Untertitel gesetzt haben und das hatte man sich dann aufgeteilt. Also ja. Alleine hätte ich vielleicht 3 Jahre gebraucht, wenn überhaupt. Ja, eben, weil, nein, die arbeiten alle mit Teams, die das machen, weil ich glaube nicht, dass für das einer, ja, es ist viel Arbeit für einen. Ja, und das waren Untertitel. Genau. Ah ja, okay. Ich habe sie gesehen auf eurer Seite, aber noch nicht mit deutschen Untertiteln geschaut, weil mir haben sich die Version, die ich als erstes gesehen habe, so eingeprägt, dass ich da keine, selbst eine andere englische Untertitelfassung kaum ertrage. Aber ich muss es, denke ich, auch mal auf Deutsch schauen und vor allem, damit ich es weiterempfehlen kann. Aber wir empfehlen es jetzt schon mal auf jeden Fall. Und das liebe ich auch am PGSM. Die Stimmen mit Untertiteln. Weil ich liebe die deutsche Version vom Anime, aber bei PGSM mag ich es eben auch, die Originalstimmen zu hören. Ja, okay. Gut. Und wie habt ihr dann denn, jetzt sind wir in 2012 wieder angekommen, oder? Der Sprung zum Leute persönlich sehen. Genau. Der Sprung auf die Conventions. Genau, also für mich, also ich kannte halt Conventions nur so von Hören und Sagen. Ich wohnte oder wohne noch immer in Österreich und damals gab es bei uns zwar schon Conventions, aber halt eher so in Wien. Also circa 3 Stunden von mir entfernt. Und ich dachte mir so, okay, im Internet habe ich mir jetzt rangetastet, ich kenne da ein paar Leute, aber ich will Leute mal live und in Farbe sehen. Und habe dann angefangen, Ende 2011 erste Conventions zu besuchen, noch in Österreich. Und war dann etwas enttäuscht, weil es gab kaum Sailor Moon Fans hier in Österreich und ich so, ach, hier werde ich nicht glücklich. Oh. Und mit Sapramun habe ich dann. Wie ist das möglich? Weil man kann eigentlich nirgendwo hingehen ohne Sailor Moon-Fans. Ja, gut, wir gehen ja auch mal auf eine Conventions. Aber. Ja. Und ich habe dann Sapramun kennengelernt und sie hat mir dann immer versprochen: Komm ich mal besuchen, dann gehen wir zusammen auf eine Convention hin. Und meine erste deutsche Convention war dann 2012, die Hanami. Ludwigshafen. Und ich war so geflasht, auf einmal Sailor Moon Cosplayer zu sehen. Und solche Sachen. Und dann hat man halt auch nicht genug bekommen und ich bin dann auch noch auf die Animagic und die Konichi gefahren. Und, also das hat gleich so angefangen. Ja, es hat mich gleich angesteckt und es ist sehr lustig, jetzt mittlerweile zu sehen, weil mittlerweile sind wir ja Teil einer Convention. Und früher, so 2012, 2013, war ich nur ein Besucher. Einer von vielen. Und mittlerweile denke ich mir, das war eine spannende Zeit, wo man einfach so zum Spaß auf eine Convention gegangen sind. Denn sage ich mal so, was wir jetzt machen, klar, wir machen das mit Spaß und mit Freude, aber am Ende des Tages ist es für uns Arbeit. Was wir auf Conventions machen. Ja. Und ich dachte mir neulich so, wie wäre das, wenn ich jetzt als privater Besucher da wäre? Und ich habe die Erkenntnis für mich gezogen, es wäre langweilig. Ja, die Mischung macht's, glaube ich. Weil, ja, wenn ich... Ich ja nur als Besucher gut, stimmt schon, dass es... Wenn man dann den Teil aber nicht hat, ich sage jedes Jahr immer, dieses Jahr mache ich nur 2 Tage Helfer und nicht 3 und ich mache inzwischen auch Workshops auf der Animoog und jedes Mal denke ich, nein, das ist zu viel, ein Tag mal nur drüber bummeln, nur mit den ganzen Zeichnerinnen quatschen und generell sich Zeit für alles nehmen und ich habe es noch in keinem einzigen Jahr durchgezogen, wirklich den einen Tag zu streichen, aber für nächstes Jahr habe ich es fest vor. Aber es stimmt schon, es macht eben Spaß, aktiv Teil von der Convention zu sein. Ja. Mit den Leuten. Das kann ich ja auch sehr gut sagen. Ja. Ich habe erst. Der neue. Ich habe erst 2-mal auf der Animoog geholfen. Und das hat schon Spaß gemacht. Man hat schon auch gemerkt, wie die Leute um einen herum, all die Helfer, das wirklich ans Laufen, zum Laufen gebracht haben. Und ich mochte die Atmosphäre auch im Helferzimmer, da waren alle gut gelaunt und man hat schon sich von was, Teil von was Größerem gefühlt. Es macht schon sehr, teilweise sehr viel Spaß. Einfach weil die Atmosphäre schon so gut ist unter den Helfern. Bei euch ist bestimmt der Zeitaufwand sehr hoch, weil ihr habt ja den Stand, bei dem immer mehrere Leute sind. Nicht immer dieselben, aber immer viele von euch. Ja, also mittlerweile haben wir uns natürlich auch etwas gewandelt. Das Fandom, wie wir das jetzt sehen und auch betreuen und auch etwas lenken, sage ich mal, kostet sehr viel Zeit, weil wir sind ja mit Sailor Moon Germany nicht nur mehr ein Online-Projekt, wir sind auch ein Offline-Projekt, nenne ich es mal. Wir sind auf Conventions, also der Rekord war 2015, da war ich auf 14 Conventions mit Programm. Wir haben meistens einen Stand, den wir dank der Kooperationen der Conventions bekommen, was auch nicht selbstverständlich ist. Wir sind aber keine Verkäufer im eigentlichen Sinne, denn wenn man sich mal auf einer Convention umschaut, hat man natürlich sehr viele Stände, die was verkaufen. Ja. Was wir prinzipiell nicht machen, bis auf unsere Fanzeitschrift, weil wir mit der Marke nicht geltlich handeln dürfen. Deswegen haben wir immer die spannende Aufgabe, uns Konzepte und Ideen einfallen zu lassen, was uns dann wiederum berechtigt, auf einer Convention Gast zu sein, weil es gibt immer Aussteller und Händler, die bereit sind, für einen Standplatz zu zahlen. Und wenn wir da einen Standplatz bekommen möchten, müssen wir natürlich auch der Convention ein Konzept darbieten, das uns berechtigt, den Platz einzunehmen. Dazu habe ich nämlich auch Fragen. Ja. Nämlich, wie war euer Anfangs, eure ersten, was habt ihr auf den ersten Conventions gemacht, als ihr dann aktiv als Sailor Moon German hingegangen seid und wie entwickelt ihr das Konzept? Weil ich finde euer Konzept schon sehr beeindruckend. Und ja, wie lange dauert das und wie viele Leute sind beteiligt und wie organisiert ihr das dann alles? Gut, ja, aber also, da würde ich auch die erste gern hören und dann, wie es sich so weiterentwickelt hat. Ja, also eigentlich war das ein ganz, ganz großes Conventions mit dem Stand zu Gast sind. Das war im Jahr 2013. Da gab es, weil es es leider nicht mehr gibt, eine Conventions namens Contopia in Dortmund. Die haben uns angeschrieben, ob wir nicht Lust hätten, mit ihnen eine Kooperation zu machen. Und ich habe dann halt hinterfragt, ja, was stellt ihr euch vor und so weiter. Ja, ein Sailor Moon Stand und Sailor Moon Programm wären toll. Und ich so, dann habe ich damals mit unserem Team gesprochen, wer sich das vorstellen kann, weil keiner von uns kam aus der Ecke. Und da haben sich, sage ich mal, ich und noch 3 andere, der harte Kern, das war quasi so die Geburtsstunde des Convention-Teams, weil Sailor Moon German ist und war in diverse Untergruppen geteilt. Es gab das Übersetzerteam, das Synchronisationsteam, das Grafikerteam, das Schreiberteam. Mhm. Und damals, 2013, waren wir ja gar nicht Origins. Und als die Anfrage kam, habe ich halt alle Mitglieder befragt, wer könnte sich was vorstellen. Und dann haben sich halt meine drei Kollegen und ich zusammengestellt und haben gesagt, ja, wir möchten das machen. Mhm. Und wenn ich mir so die, wenn man sich die Bilder anschaut von unserem Stand, unserem ersten Stand und heute, liegen natürlich schon Welten dazwischen. Mhm. Aber was ich sagen muss, die Stände, da war immer Sapramoon verantwortlich für die Gestaltung alles. Der erste Sailor Moon German Stand ever, da hat man deutlich gesehen, das ist von Fans, was fabriziert ist. Weil es war einfach alles querbunt gemischt. Es war, wir hatten zwei Tische und hatten sehr viel Sailor Moon Zeug ausgestellt gehabt, aus Privatsammlung, wohlgemerkt. Mhm. Wir hatten Tombola, wir hatten eine Sailor Moon Tombola und damals war so für mich so meine erste Berührung mit Sponsoring. Ich habe halt diverse Leute angeschrieben, ob sie Lust hätten, uns zu sponsern. Mhm. Und das Highlight damals war, und das verfolgt uns bis heute noch, die Anwesenheit eines Synchronsprechers. Die Convention damals hat gemeint, sie hätten Geld übrig und würden eine Synchronsprecherin oder einen Synchronsprecher aus Sailor Moon einfliegen. Und, ah, das war deren Idee, oder wie? Genau, das war deren Idee. Und sie meinten, wen könnte ich mir da gut vorstellen? Und das war so ein, zwei Jahre, nachdem ich Interviews gemacht habe. Und ich musste da an Ulrike Jenny denken, die deutsche Stimme von Sailor Neptun. Weil das Interview mit ihr war das Herzlichste und das Lustigste, was ich hatte. Und da habe ich halt den Kontakt weitergegeben und sie hat dann gesagt und so, oh mein Gott, sie kommt und wir werden sie kennenlernen. Und dann waren wir dort und ich hatte so viel Ehrfurcht und war so und weil vor allem Ulrike ist eine Person, wenn sie spricht, du hörst Sailor Neptun raus, sie verstellt ihre Stimme nicht, das ist ihre naturelle Stimme. Und wir hatten dann Autogrammstunde gehabt und Q&A und klasse. Dieses Konzept. Also wie heute, ja. Ja, das war so das erste Konzept. Und ein Unfall, sage ich mal, denn das war nie geplant, sowas zu machen. Aber super, es hat gut etabliert und wir haben das natürlich alles gefilmt und fotografiert und dann auf den Blog gestellt und dann begann die Nachfrage. Hey, kommt er nach dort, macht ihr sowas? Und das war so das Stein, der alles ins Rollen gebracht hat. Super. Da hat eure erste Convention aber schon ganz schön vorgezeichnet, was ihr die weiteren Conventions gemacht habt, oder? Weil das klingt eigentlich wie das, was ihr jetzt auch macht. Nur jetzt eben ein bisschen mehr Sprecher, ein bisschen mehr. Ja, es war, sag ich mal, der Startschuss und dann folgten sehr, sehr viele Conventions, sehr viele Ehrengäste, die wir mitbringen konnten. Das war damals, 2014 hat es so richtig angefangen, weil Sailor Moon dann auch auf DVD rauskam in Deutschland und wir mit Kase einen Partner hatten, mit dem wir immer noch sehr gut zusammenarbeiten und auch einen Sponsor, sage ich mal, weil eins darf man nicht vergessen, wir verdienen kein Geld, wir haben kein Geld und alles muss aus eigener Tasche finanziert werden, um mal so einen Gast einzufliegen und auch unterzubringen und Bewirtung und alles, das sind mehrere hundert Euro. Und das können wir nicht und wollen wir auch nicht. Und Gäste auf Conventions ist halt immer nur möglich, wenn man einen Sponsor, einen Partner hat und da ist halt meistens Kase, steht dahinter und auch die Convention selber. Nur so konnten wir dann auch viele tolle Events bewerkstelligen. Also Kase nochmal zur Klärung, sind die, die die DVDs in Deutschland herausbringen. Genau. Okay. Und so begann es dann auch, als dann Ende 2013 kam die erste Volume raus. Und 2014 sollte das mega Promotion-Jahr werden. Und da hatte sich Kase was ganz Besonderes einfallen lassen und ist dann auch zu uns gekommen. und meinten, sie hätten gerne auf der Leipziger Buchmesse eine Sailor Moon-Ausstellung, ein kleines Museum. Mhm. Und fragten, ob wir das nicht in Kooperation machen könnten, weil ihr Problem war, sie könnten zwar die Standfläche bezahlen und alles, aber sie haben natürlich kein Inventar, was ja. man ausstellen könnte. Mhm. Und da haben wir damals aus Privatsammlung, da ist vor allem Sabram und meine Kollegin tausend Tode gestorben, ihre Sammlung in Kartons zu packen und einmal quer durch die Republik per Post zu schicken. Ah, und okay, ja, ich sehe das Problem. Wir sind dann, damals hieß es auch noch, Leipziger Buchmesse ist natürlich ein sehr teures Terrain, was Standmieten und alles mhm. betrifft. Und wir konnten, also Kase hatte ihren eigenen Stand plus die und meinte so, ob wir sie auch unterstützen könnten finanziell, damit wir da eine schönere Ausstellung machen könnten. Und ich habe denen halt das geantwortet, was ich dir jetzt vor 2 Minuten ja. geantwortet habe. Wir haben kein Geld, wir mhm. haben gar nichts, wir können nicht. Und da war die Idee, naja, wir müssen das ja nicht aus eigener Tasche zahlen. Wie wäre es, wir starten einen Spendenaufruf? Und für mich war das damals sehr komplex und verwirrend. Ich so, ja, aber ich kann zwar schreiben, hey, bitte spendet, aber man muss doch was hergeben. Ja, wofür konkret, ja. Ja, nein, wir hatten schon definiert, für was wir das Geld okay. geben. Für, vor allem für die Wände, weil die Leipziger Buchmesse sagt, okay, du kannst einen Stand mieten pro Quadratmeter, aber du musst auch eine Umrandung dazu buchen. Mhm. Und das kostet sehr viel Geld. Und okay. du musst auch Strom buchen und mhm. Vitrinen kaufen und Teppich verlegen und was weiß ich. Mhm. Und da waren halt mehrere tausend Euro fällig. Und da war die Überlegung, ob wir nicht einen Spendenaufruf machen. Und dann meinten wir zu Kase, machen wir nicht daraus ein Crowdfunding? Die Idee dahinter ist, es ist ein Spendenaufruf, mhm. aber jeder, der was spendet, kriegt ein Dankeschön. Ja, eben. Und da hatten wir auch mit Kase wieder den Sponsor an der Hand und meinten, okay, die Leute, die 50 Euro spenden, kriegen eine DVD-Box plus mhm. ein Autogramm oder beziehungsweise 2 Autogramme, denn wir hatten die beiden deutschen Stimmen von Sailor Moon zu Gast. Ah. Die erste und die zweite. Und als wir diese Aktion gestartet haben, innerhalb einer Woche hatten wir erstaunt, wie stark das Fandom sein kann. Ich meine, okay, viele hatten ja davon nichts. Kannst du den Satz nochmal sagen? Du warst genau die eine Sekunde weg, wo du gesagt hast, was? Sag einfach nochmal. Okay. Und ich war erstaunt, wie das Fandom da in diesem Zeitpunkt, wo wir sie gebraucht haben, mhm. uns zur Seite stand. Weil für uns war das natürlich wichtig, ohne Geld wäre unser Konzept nicht aufgegangen mhm. und ich meine, so konnten viele Fans auch glücklich gemacht werden vor Ort in Leipzig und für alle, die daheim geblieben sind, aber auch gespendet haben, ja. haben dann eine DVD-Box bekommen mit einer Original-Widmung. Mhm. Mhm. Also, sehr gut. Und das war damals noch nicht so üblich, oder? Crowdfunding? Also es war wohl üblich, aber für uns nicht. Das war unsere mhm. erste Crowdfunding-Kampagne. Und wir haben dann noch 2 weitere Crowdfunding-Kampagnen gemacht. Mhm. Später etwas wegen anderen Projekten. Aber das war damals, so 2014 hat es uns den Weg geebnet, auch auf Conventions zu gehen. Und da mhm. haben wir, oder hat Sailor Moon einen Platz wieder in der Convention-Szene eingenommen. Mhm. Diese Aktionen dank der Fans, die auch die Nachfrage erzeugt haben. Mhm. Kurze Frage. Wie viel ist da zusammengekommen, weil das ist irgendwie... Wie viel Geld? Oder nicht ganz genau, aber du hast irgendwie gesagt, und dann war das abgebrochen. Ja, aber das habe ich ja nochmal nachgefragt. Nee, das war... Hast du eine Summe erwähnt? In dem ersten... Es müssten was mit 1000 Euro gewesen. Okay. Mhm. Weil irgendwo war kurz was weg. Ja. Und das lief alles über Sailor Moon German. Genau. Crowdfunding. Okay. Und dann... Das sind aber schon steile Schritte, muss ich sagen. Mal ein Convention-Auftritt, eine Synchronsprecherin, Crowdfunding-Messe. Ja, die Geschichte geht ja noch weiter. Das ging schon sehr, sehr schnell. Okay, erzähl. Und das Schöne war dann auch, was dieses Fandom-Gefühl nochmal verdeutlicht hat, war, als dann die Ausstellung in Leipzig war, dann hatten wir so neben dem Eingang eine große Tafel und darauf waren halt so die Logos der Sponsoren und ein Text, vielen Dank an die Unterstützer, und dann waren alle, die gespendet haben, namentlich nochmal erwähnt worden. Mhm. Und das hat dann auch sehr, sehr viele gefreut und da wurden sehr viele Fotos gemacht, weil man hatte dieses Gefühl, ich habe dazu beigetragen, dass wir und das ist das Schöne an diesem Fandom. Mhm. Und das hat sich auch ein paar Mal wieder gezeigt, als wir die Hilfe benötigt hatten. Dann kam die Hilfe. Mhm. Und das sind solche Fandom-Momente, die vergisst man dann auch nicht. Ja. Denn wir waren dann etablierter in der Convention-Szene und dann folgte für uns 2015 eine sehr große Kampagne, weil 2015 war das 20-jährige Jubiläum von Sailor Moon in Deutschland, weil 1995 lief Sailor Moon zum ersten Mal auf dem CDF und das dachten wir uns, hey, wir müssen das feiern in Deutschland. Ja. Yeah. Was die Japaner in Japan zum 20-jährigen gemacht haben, können wir auch. Ja. Yeah. Und wir waren da wieder auf der Leipziger Buchmesse, weil das, man hat uns eingeladen und wir hatten wieder ein Crowdfunding gemacht, um den offiziellen Sailor Moon Zeichner für die ganzen Werbebilder, Marco Albiero, einzuladen. Das war für uns auch aufregend. So, wir hatten zwar Erfahrung. Also der die Werbung in Deutschland gemacht hat, oder? Der diese ganzen Bilder gezeichnet hat zu Sailor Moon. Die kennt man zum Beispiel von der DVD-Box, im Kalender. Also all das, was er so gezeichnet hat. Und den haben wir einfliegen lassen. Und wir hatten damals die Idee gehabt, ein Sailor Moon German Maskottchen zum Leben zu erwecken, weil unser Logo ist ja einer Sailor Moon nachempfunden, schwarz-rot-gold-farben. Und wir hatten damals ein Mitglied, die Daisy, die war dann da auch dabei auf der Buchmesse. Wir hatten dann eine Woche vor der Buchmesse einen Anruf erhalten von der Messe selber. So, ja, uns ist ein Bühnenprogramm entfallen und wir wollten fragen, ob ihr hättet auf der Bühne was zu machen. Und wir so, okay, da haben wir eine Erfahrung eigentlich. Und Daisy meinte, ja, machen wir. Und ich so, ja, Daisy, was machen wir? Und Sabra, Daisy und ich haben uns dann zusammengesetzt und haben in einer Woche ein Konzept auf die Beine gestellt, wo wir dann schlussendlich auf der Bühne standen und eine Stunde lang über das Sailor Moon Fandom geredet haben. Und das beantwortet nämlich meine Frage, wie bist du zu einem geworden, der Panels macht? Ja, also, ja, das war so du bist zu einem gemacht worden. Das war auch so ein Ding von den von der Messe aus, ja. Aber ich muss mich, ich will auch noch kurz sagen, das finde ich super, die Leute, die euch mit dem Crowdfunding diese Sachen, ja, die Unterstützung vom Fandom, weil was ihr macht, ist toll und ihr steckt eine Menge Arbeit rein und es wäre anders nicht möglich gewesen. Danke. Und dann getragen zu werden vom Fandom, Ja, das ist das Tolle an Fandom im Allgemeinen, dass jedes gute Fandom, und vor allem das Sailor Moon Fandom natürlich, so aktiv sind und das Fandom unterstützen. Das ist eben nicht selbstverständlich. Die Fandom-Erfahrung ist, dass die aktiv sind, vor allem erstmal kritisiert werden, warum machst du nicht das, was ich gerne hätte? Und dass die Fans sich so hinter euch stellen, das ist super. Also vielen Dank an alle, die euch da unterstützen. Ich glaube, das wollte ich kurz loswerden. weil es hat halt so gut funktioniert, weil wir auch immer dran. Ich meine, die Leute wissen, wenn ich zahle, bekomme ich das. Und es war auch immer eine Art Geld-Zurück-Garantie. Ja. Von daher. Ja. Aber nochmal. Okay, Thema Panels. Wir sind bei den Panels, bei eurem ersten Panel. Ja, aber bevor ich kurz dazu komme, okay, darf ich noch kurz die Geschichte zu Ende erzählen. Ja, ja, ja, klar. Weil 2015, wir waren dann auf der Buchmesse und hatten das Panel. Genau. Und Daisy ist dort aufgetreten. Sie hat drei Songs gesungen und sie hat damals schon gesungen. Super. Wie es der Zufall so wollte, saß ein Plattenproduzent im Publikum und hat den Auftritt mitbekommen und ist später zu Daisy gegangen Und später kamen der Chef und Daisy zu mir und meinten: Star Wars, was haltest du davon? Wir bringen eine Sailor Moon CD auf den Markt. Und ich dachte so, die Wo? veräppeln mich doch, oder? Ja. Ja, also das ist ja noch viel steilere Entwicklung als noch vor 5 Minuten. Ja. Und ich habe dann immer gesagt, ja, Daisy, ja. Bis dann eines Tages, also nach 5 oder 7 Tagen später, die Mail ankam, so, ja, Plattenvertrag, wir brauchen Infos, wir brauchen jenes, wir müssen nach Berlin, ins Plattenstudio. Und wir haben dann damals lange gegrübelt, okay, wir machen eine Sailor Moon CD zum 20-jährigen Jubiläum. Wir haben uns halt entschieden, eine Cover-CD zu machen, eine Art Tribute-CD. Wir haben uns die alten deutschen Songs hergenommen, sie nochmal neu poliert. Daisy hat es eingesungen und dann kam im Mai 2015 die CD raus und es war ein atemberaubendes Gefühl, weil die Premiere hatten wir auf dem Filmfest in Stuttgart. Das war ein Oha. großes Event und wir Ich habe sind da dir auch das aufgetreten. Video gesehen, ja. Ja, das war ein Open-Air-Konzert und dann kam auch die CD, ich sehe den Handel und das war, wenn man dann auch Ja, also da wird man bei. schwindlig, wenn du sagst, wir haben dann mal eben diese Lieder gemacht. Ja, es war surreal. Ich Ja. meine, es war auch, sage ich mal, für mich persönlich 2015 meine Glanzzeit. Ich habe da sehr, sehr viel Zeit investiert in Sailor Moon, German. Die CD kam raus. Wir sind dann quasi auf Tour gegangen, weil das war das Jahr, wo wir dann auf 14 Conventions waren, mit Programm. Ah, Denn okay. durch Daisy haben wir uns auch irgendwo dann zu entwickelt und sind dann auch aufgetreten. Und ich auch mal immer wieder durfte da mal was machen und jenes. Und es war erstaunlich, auch wie die Nachfrage aus dem Fan. Die CD schoss auch zum Beispiel in die Niederlanden, in die Charts Aha. und die Leute wollten Super. immer mehr haben. Und wir wollten dann auch 2016 eine zweite CD veröffentlichen, aber dann geriet es dann aus verschiedenen Gründen auseinander und leider kam es nie dazu. Aber das war damals schon erstaunlich, Ich habe Daisy was singen hören und Fans es war machen können. super und das muss wahrscheinlich 2015 gewesen sein. Sie hatte das Kostüm an Da hat und sie auf der Animoog in der Öffnung ja, gesungen. und es war super, ja. Und sie hat an einem Stand nachher noch Autogramme gegeben und also ich habe sie gefragt, ob sie mal eins gibt. Ich weiß nicht, ob das so vorgesehen war, aber sie war sehr nett und ist super gesungen. Ja. Das ist alles erst 3 Jahre her. Ja. Ja. Okay. Aber das ist schon eine ganz schöne Entwicklung. Ist wirklich Das sehr ist super heftig, beeindruckend. ja. Aber einen Punkt gibt's Ich noch. hatte das damals gar nicht auf dem Schirm, dass ihr mit Warte. Daisy eine komplette CD aufgenommen hattet. Ich wusste, dass sie viel singt, aber und dass sie Ja. Auftritte macht, aber oh wow. Oh, Okay. man sieht, ich bin nicht extremst informiert hier. Star Wars wollte noch was sagen. Ja? Ja. Nee, dann gibt es immer noch einen letzten Punkt in unserer Karriere, sage ich mal, der erwähnt, wo auch das Fandom wieder eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt hat. Und zwar war das das Jahr 2016. Sailor Moon Crystal sollte nach Deutschland kommen. Und wir intern wussten das schon etwas eher als, sag ich mal, die Fans da draußen, weil ich saß mittendrin im Geschehen. Ich wurde damals vom Synchronstudio engagiert, um bei der Übersetzung mitzuhelfen. Ich habe damals die Aufgabe gehabt, zu kontrollieren und zu schauen, dass die deutsche Version genauso umgesetzt wird wie im Japanischen. Ich hatte dann Gespräche mit den Verantwortlichen, was sie sich erwarten. Und ich war einfach der Mann, der sicherstellen sollte, dass alles so abläuft, wie der Hayao Takeuchi sich das wünscht. Das ist auch noch mal ein paar Nummern größer als ich mache Untertitel in meiner Freizeit für eine Serie, Ja. wo dir keiner über die Schulter schaut und sagt, das will ich so nicht haben. Und ich saß dann dort und habe dann halt auch nachgefragt, ja, wie machen wir das jetzt hier in Deutschland? Ist es dann so wie in Japan? Alle Sprecher sollen neu gecastet werden, außer als Sailor Moon. Und mir war das wurde damals gesagt, schon klar, dass ihr dieselbe Sprecherin kriegt? Das war dann ein Kampf, weil mir wurde damals nein, es werden alle neu gecastet. Okay. Und für mich war das ein Widerspruch, weil ich habe dann auch gefragt, naja, auf der einen Seite sagte mir, ich bin dafür hier, Sorge zu tragen, dass alles so wie im japanischen Original abläuft. Warum wird dann auch Sailor Moon umbesetzt? Mhm. Und dann wurde argumentiert, naja, die Sprecher sind noch alt geworden und das klingt einfach nicht mehr so wie früher. Mhm. Und deswegen sollten wir es neu besetzen. Und ich saß in so einer Zwickmühle, weil ich wusste das. Ja. Und ich so, verdammt, die Fans werden sauer sein, denn auf der einen Seite heißt es, wir wollten so sein wie das Original, also von den Texten her und von den Aussprachen her, aber warum sollte die Stimme nicht die gleiche sein? Mhm, ja. Ich hatte dann... Also die japanische Sprecherin ist ja auch 20 Jahre älter geworden und hat es immer noch sehr, ja, genauso gut gemacht. Ja, das Lustige damals war, ein paar Tage später hat mich Sabine Bohlmann selber nochmal angeschrieben per Mail, also die erste deutsche Stimme von Sailor Moon, und meinte so, ja, sie muss leider sagen, sie hat mitbekommen, dass Sailor Moon Crystal nach Deutschland kommt, aber sie nicht sprechen darf. Mhm. Sie hätte es gerne gemacht. Okay. Und wenn die Fans fragen, soll ich ja es in ihrem Namen ausrichten, dass sie es gerne gemacht hätte, aber es ging halt leider nicht. Ja. So, und dann war dort der Moment, wo ich dachte, nee, das geht so nicht. Ja. Wir predigen hier immer für Liebe und Gerechtigkeit und das kann ich nicht zulassen. Mhm. Ich habe dann versucht, offiziell nochmal mit den Beteiligten zu reden und habe denen halt auch alles nahegelegt und hatte dann auch Unterstützung von anderen aus der Branche und habe dann halt argumentiert, so und so schaut's aus. Auf der einen Seite wollte es original haben und Fans glücklich machen. Und dann wurden die Argumentationen immer ausführlicher und es hieß dann so, ja, aber wer weiß, ob sie es überhaupt machen würde und ob sie immer noch so klingt und ob es die Fans wirklich wollen. Mhm. Und ich dachte mir so, ob sie es wirklich wollen, das zeige ich euch. Ja. Wir hatten dann in einer Nacht- und Nebelaktion eine Umfrage gestartet. Eine Umfrage über unsere Social Media Channels und haben gefragt, falls Sailor Moon Crystal nach Deutschland kommen sollte, also immer in seiner vagen Ausschreibung, hättet ihr gerne, dass Sailor Moon die gleiche Sprecherin hätte? Also wir haben angegeben, Sabine Bohlmann, die erste, oder die zweite, Ines Günther. Mhm. Oder ob ihr eine ganz neue hättet. Ich habe die Auswertung immer noch. Mhm. 0% neue, lass mich raten. Nein, es haben schon alle drei Plätze waren belegt. Okay. Aber es haben über Tausende innerhalb von nur ein paar Stunden mitgemacht. Mhm. Und 80% waren für Sabine Bohlmann, 10% waren für Ines Günther, glaube ich, und ein paar Prozent für Lass es komplett neu. Ich am nächsten Tag habe das dann den Leuten, den Produzenten vor die Nase gelegt und meinte so, hier habt ihr schwarz auf weiß. Und dann habe ich halt so argumentiert, euer Produkt wird sich dann auch nicht rentabel verkaufen, denn für die ist es ja natürlich ein Geschäft. Es ist für die eine Marke, die sie vertreiben. Es ist all about business. Und ich habe denen halt gesagt, naja, wollt ihr jetzt Umsatz generieren oder wollt ihr keinen? Dann lasst die Sprecher rein. Und dann haben wir halt Sabine Bohlmann angefragt und dann ging es immer noch hin und her, weil dann meinten sie, ja, die ist aber noch so alt. Wie wäre es, wenn sie die Mutter von Sailor Moon spricht, so als Hommage? Und wir so, nein, die Fans werden dann noch wütender, weil ihr habt schon eine Sprecherin und dann spricht sie nicht die richtige Rolle. Das wäre sehr herb gewesen, ja. Und es ging dann eine Woche hin und her, wir hatten Tag Telefonate. Und ich weiß noch, ein weiterer Fun Fact, ich war zu dieser Zeit Berufsschüler. Und wenn du in der Berufsschule sitzt, kannst du nicht mal eben so schnell telefonieren. Ich musste dann immer, wenn mein Handy vibriert hat, habe ich immer gefragt, ob ich auf die Toilette gehen darf. Und habe dann in der Toilette diese Geschäftsverhandlungen geführt. Und nach einer Woche hin und her hat's dann geklappt. Mhm. Und Sabine Bohlmann wurde wieder Sailor Moon. Ja. Und das nur durch die Kraft der Fans. Ja, super. Ja. Und das war die richtige Entscheidung. Ich finde, ihre Stimme jetzt passt gut dazu. Ich meine, wir haben auch solidarisch auch Ines gefragt gehabt, aber es war schon vorher klar. Ines hat schon in einem Interview zuvor gesagt, wenn sie wieder angefragt werden sollte, sie hätte Bücher zu schreiben oder Regie zu machen, aber sprechen eher weniger. Okay. Leider hat sie keine Bücher geschrieben. Lustiger war dann, in Staffel 2 von Sailor Moon Crystal durfte ich dann auch 2 Folgen selber übersetzen. Und das war natürlich, das war für mich mein schönster Fandom-Moment. Das war der Moment, wenn du als Fan ein offizieller Teil der Serie wirst. Ja. Das war für mich persönlich so der Meilenstein, wo ich jetzt kann ich aufhören, Fan zu sein, ich habe alles erreicht. Nein, so weit. Ja, aber ich verstehe schon, was du meinst, ja. Und das war natürlich schon sehr erstaunlich, wie und vor allem, was für einen Zeitdruck wir hatten. Ja, und das nebenher, neben Berufsschule und allem, also du hast das ja. Ja, weil ich musste ja durch jede Folge drüber schauen, die Sprecher, die angesprochen haben, jedes Dialogbuch bekommen und musste mit meinem Rotstift nochmal drüber gehen. Und das innerhalb von immer, ja, wir brauchen das binnen 3 Stunden. Und dann sitzt du doch in der Berufsschule oder was weiß ich. Und ein Wunder, dass ich meine Ausbildung geschafft habe. Ja, eben. Und Conventions habt ihr ja auch noch gemacht in dem Jahr. Ja, also. Aber das ist schon. Wie lang warst du da zeitlich? In den Übersetzungen? Von September bis Ende November ging es. Es wurden ja die 2 Staffeln in einem Zug übersetzt. Also es waren 2 Monate Zeit. Das sind eine Menge Folgen. Ja. Ja. Das ist viel. Ja, super. Siehst du? Das. Ja, also dann vielen, vielen Dank, dass du dich da so eingesetzt hast. Weil ich finde auch, das ist die richtige Stimme. Beste Stimme. Aber ich wusste nicht alle diese Details. Ich bin echt richtig geplättet, das alles zu hören. Und als ich vorhin gesagt habe, steiler Einstieg, hast du wahrscheinlich nur gegrinst. Ja, das war noch der Anfang. Aber das alles funktioniert natürlich auch nur, wenn man ein gutes Team hinter sich hat. Ja. Weil vielleicht mag es so erscheinen, dass ich jetzt nur das Gesicht bin, aber ich bin ein kleiner Teil von allem. Und wir sind knapp 30 Leute und ohne dem Team geht gar nichts. Also jeder hat seine Stärken, aber auch seine Schwächen. Ich zum Beispiel, ich sag's offen und ehrlich, meine Stärke ist es nicht, einen Stand zu betreiben. Man sieht mich tendenziell seltener am SMG-Stand als andere Kunden. Das hat auch seinen Grund. Weil ich bin viel beschäftigt und meistens kümmere ich mich um die Ehrengäste und spiele den Taxiservice und bereite die Moderationen, Panels vor und meine Kollegen lieben das, dann am Stand kreative Ideen zu haben. Dieses Jahr zum Beispiel auf der Animuk haben wir gesagt, hey, es ist April, Ray Hino hat Geburtstag, wir feiern Ray Hino und machen eine Teezeremonie draus. Das war sehr schön. Wir hatten dann auch ein SMG-Mitglied als Ray Hino verkleidet. Da ist dann dort 3 Tage lang Tee getrunken mit den Gästen und wir haben halt über Sailor Moon ausgetauscht. Und man weiß ja, es ist eine Cosplayerin, aber es gibt diese eine Sekunde, wenn sie Grenze verschwimmt, wo man in eine Sekunde ist man wirklich dort. Das war schon ein magischer Moment. Aber ich bin immer noch nicht ganz drüber weg über die ganze Synchrongeschichte. Ja, aber das ging bei euch dann nahtlos auch dann wieder mit den Conventions weiter. Und ihr seid wirklich ein super Team. Das ist deutlich spürbar auch auf alle. Also man sieht immer gleich mehrere von euch, das sowieso. Aber klar, anders wäre es ja auch nicht möglich. Und eventuell. Und eventuell haben wir dann auch noch angeblich noch andere Leute von Sailor Moon German auch noch in unserem Podcast. Da könnt ihr schon mal gespannt sein. Also. Ja, da Höchstwahrscheinlich hören wir zumindest. hoffentlich noch mehr, ja. Aber ich bin wirklich. Jetzt könnten wir natürlich noch mal die ganze Zeitlinie einfach so weitermachen, aber wir sind schon in 2018. Du hast ja schon die Ja. diesjährige, die Teestube, die Teezirkel oder Ja, einfach dieses Jahr war Tee. es für uns wichtig, dass unser Motto dieses Jahr war, auf Fankontakt zu gehen. Weil wir warten ja immer noch verzweifelt alle anderen Sailor Moon Crystal 4. Deswegen haben wir uns gedacht, wir müssen die Zeit überbrücken und wollten die Fans kennenlernen. Und wir haben unser Standkonzept auf Spiele ausgelegt, weil wo lernt man Leute besser kennen als in Situationen? Und wir haben viele Spiele gespielt, natürlich alles im Sailor Moon Style, haben unseren Stand eine Thematik verliehen. Und nächstes Jahr, also wir sind ja jetzt schon in der Winterpause, weil wir jetzt keine Conventions mehr machen. Und nächstes Jahr ist ein ganz besonderes Jahr für uns, weil wir unser 10-jähriges feiern. Und jetzt beginnen in den nächsten Wochen die Planungen, was wir alles machen wollen. Und wir wollen es krachen lassen, weil Super. man wird nur einmal Ja, zählen. aber ich hatte immer bei euch das Gefühl, dass ihr die Leute reinholt in euren Stand, dass man, also wenn du gedacht hast, das wäre jetzt dieses Jahr euer Konzept, ich hatte den Eindruck, das war immer euer Konzept. Das hat zumindest nach außen so gewirkt. Also wir sind immer redebedürftig, das, aber dieses Jahr haben wir die Leute auch reingelassen, Ja, aber das war was letztes los Jahr auch mit ist. eurem Fotohintergrund, der war ja richtig drin. Man ist zu euch reingekommen. Ja, also ein kleines Stück seitlich, aber dieses Jahr teilweise, wenn man sich die Stände wie auf der Animagic anschaut, wir haben da auch Sitzkissen mitgebracht und Tische und Kekse und alles. Ja, dann bin ich sehr, sehr gespannt, was da nächstes Jahr los ist. Ich auch. Ja, also ich würde sogar jetzt an dieser Stelle aufhören, weil, wie gesagt, ich mich noch nicht davon erholt habe, was du alles erzählt hast. Und ja, ich denke, das kann die Zuhörerschaft jetzt auch mal auf sich wirken lassen, weil wir ja von euch hoffentlich noch mehr hören. Und denke ich mal, das war jetzt schon sehr, sehr viel und sehr, sehr schön. Ich wusste nur Teile davon und es war super, das jetzt in diesem zeitlichen Aufeinanderfolgen zu sehen. Und es ist atemberaubend, das Tempo und die Größenordnungen und alles. Ja, also wir wollten auch jetzt, weil immer noch viele nicht wissen, was wir so betrieben haben, mal eine Chronik aufbauen. Ich, das bietet jetzt das 10-jährige Jubiläum an, mal alles niederzuschreiben oder besser zu dokumentieren, weil ja, das ist auch so eine Baustelle. Wir haben so viele Daten, aber wir müssen irgendwie das besser nach außen zeigen. Oder wir sind, sage ich mal, jetzt auch nicht so die Truppe, die sich dann auch immer preisgibt oder herzeigt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht schlecht oder gut Ihr ist, denn müsst das das ja sind auch nicht ja. machen. Das ist ja, muss nicht euer Schwerpunkt sein. Nee, also wir sind ja für Sailor Moon da. Wir sind zwar die Gruppe dahinter, aber ich weiß nicht, wenn irgendwer was über uns wissen, man kann uns immer fragen und wir reden gerne. Aber Und ihr wir habt ja sind auch nicht das einige Problem. Berichte schon auf eurer Seite, was, wenn ihr irgendwas macht, steht es ja drauf. Wir waren da, wir haben das gemacht. Also die Con-Berichte sind auf jeden Fall drauf. Genau. Ja, also vielen, vielen Dank, Stavros, dass Danke, du dass ich. uns das alles, also ja, dass du da warst. Und das war super heftig. Wirklich, es wird einem vom Zuhören schwindelig, wenn man das alles hört. Und vor allem, dass es das vorher nicht gegeben hat. Dass man sieht, was alles geht, sobald man so praktisch anstupst, wie du das gemacht hast, und dann spült dich das plötzlich überall hin, in dieser Größenordnung. Ja, und also ich kann das nicht bestätigen, dass man dich nicht erwischt, weil ich habe dich, glaube ich, auch hin und wieder sieht man dich schon. ja, also ich kann auch wirklich alles, was ich bisher von euch gesehen, gehört und gelesen habe, nur wärmstens empfehlen. Und ich will mich auch nochmal bedanken, also als Fan, für, ja, dass ihr es macht, wie gut ihr es macht, wie nett ihr seid, wie offen ihr seid. Und du natürlich, weil du jetzt heute der Gast bist, nochmal ganz besonders extra danke auch für die Synchrongeschichten. Okay. Rusty? Also dann, Sailor Moon German, wo findet man die überall? Ja, willst du noch kurz eure ganzen... Eure Seite und euren YouTube-Kanal, und haben wir schon erwähnt, was gibt es? Am besten, ihr geht einfach auf www.sailormoongerman.com. Da findet ihr alle Infos, alle unsere Kanäle, alles, was wir je getrieben, gemacht haben, verlinkt. Und ja, wir haben auch ein Forum zum Beispiel. Da freuen wir uns immer über nette Talks, und ja, schaltet rein. Okay, vielen Dank an dich, Stavros, fürs Erzählen, und vielen Dank an all die Zuhörerschaft, die alle da waren, und ja, schaut wieder rein, weil wir haben schon noch Pläne hier, je nachdem. Ja. Okay, dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute von Mondsteinflug. Wir freuen uns über Kommentare und Fragen von euch. Ihr könnt auch mitmachen. Wir sind auch immer auf der Suche nach neuen Gästen. Unsere Gäste können ihre eigenen Themen mitbringen. Schreibt uns eine E-Mail an mondsteinflug@froschmeck.net oder kommentiert auf unserem Tumblr-Blog www.mesomondstein.tumblr.com. Das Copyright für diese Episode liegt bei Meso und Rusty. Ihr dürft die Episode gratis hören, downloaden, behalten und verbreiten. Ihr dürft sie nicht weiterverarbeiten, nicht behaupten, dass sie euch gehört, und kein Geld mit ihr verdienen. Bis zum nächsten Mal für Liebe und Gerechtigkeit, Mondstein, Flieg und Sieg!